halt, halt, ihr angefochten Seelen, halt, ihr angefochten Seelen, halt, halt, halt, halt, ihr angefochten Seelen, ihr angefochten Seelen, geht aus euren Mann. Halt, halt, halt, halt, halt, halt, nach Golgatha. Halt, nach Golgatha. Seelen, halt, halt, halt, ihr angefochten Seelen.